ist höchste Zeit und deshalb mach mal wieder Sinn. Denn so muss ich machen, dazu sind wir fünf geboren. Wenn's dann richtig rund geht, gleich beim ersten Stück, da weiß ich, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit beieinander sind. Der Heimatmelodie durch den Abend.